Das passt ja wunderbar. Kommen Sie herein. Wie geht's? Wie es einem schon geht, bei dem Wetter. Sehen Sie, deshalb habe ich mir auch eine Magnetbandkassette aufgelegt. Ich höre auf die Gitarre. Ja, wunderschönen guten Abend in unserer schönen Kassettensendung. Ihr müsstet jetzt diesen Versuchsaufbau hier vor euch sehen. Hier stehen nämlich 8 Kassettenrekorder unterschiedlichster Altersstufen und Zustände. Deswegen auch die mitunter unterschiedliche Tonqualität. Ja, also mindestens 8 haben wir jetzt, oder? Ja, ich habe 4. Er hat auch 4. 8 Kassettenrekorder. Und ungefähr 100 Kassetten mit äußerst sonderbaren Aufnahmen drauf. Da wäre zum Beispiel eine Kassette aus China, die ich habe, die mir ein Freund mitgebracht hat. Alte Aufnahmen aus dem Radio aus der Zeit zwischen 1986 und 1993 ungefähr. Da war meine Hochphase des Radio-Recordings. Dann habe ich noch Kassetten vom Flohmarkt, unter anderem eine vom Flohmarkt in Brüssel. Dann alles Mögliche, das uns im Ausland so zugesteckt wurde. Lieblingsmusik und immer wieder auch Teile von Stücken, wie wir sie jetzt am Anfang gehört haben, die ja etwas äußerst Geisterhaftes an sich haben, obwohl der Anfang, der hatte eigentlich gar nichts Geisterhaftes an sich. Aber mitunter wird jetzt auch etwas Geisterhaftes zu hören sein. Ja, genau wissen wir eigentlich auch nicht, wo das alles herkommt, diese ganzen Kassetten. Und damit machen wir jetzt auch erstmal weiter mit unseren Kassetten. Zwischendurch werden wir uns dann immer mal wieder zu Wort melden von unseren Versuchsstationen. Yeah. du hast nicht gern. Et une glace. Elle apporte aussi une limonade, une orangeade et un Coca-Cola. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille de bière. B. Voilà quelque chose à boire. Qu'est-ce que c'est? Mais regarde, Daniel. Moi, je prends la bière. Non, c'est pour papa. Pascal, qu'est-ce que tu prends? L'orangeade, la glace ou le Coca-Cola? Le Coca-Cola. Voilà, et un verre. Merci, Monique. C'est pour toi. Ou pour Daniel. For luck and non, fun, pour for greasy reason. Flaky as an onion, peeled like a grape. Light skin, chicken liver, tin skinny, guilt-laden, busybody, goose-step, and secret-minded season. For luck and fun, pool, for greasy reason. Hey man, what's up? You fucked up. You fucked up. Mistakes don't happen. You dug your own grave. You dirtied your diaper. You're bleeding to death. While everyone watches, you're an alien. No one cares. Hey, dude, what's going on? It's going, it's gone. You're the home run king of your own backyard. That's why you rock, that's how you swing, stupid boy. You're not a nice guy, I'm not a sweet young thing. That's why we rock, that's why we swing, that's why we swing. Love could be a game. You don't have to play it. There's always a perfect line, but no one needs to say it. If the moment is up to me, watch it passing slow and scared. I told you so. I wouldn't beg for forgiveness if I couldn't give it in return. So afraid to say I'm scared. Think we'll only end up burning. I know it's worth it. I'm okay now, but nothing ever lasts. Come on, smile at me before the moment's past. Come on, laugh with me. Better make it fast. Okay now, but nothing ever lasts, nothing ever lasts. To part of the hurt, I've been the hurt. We all been hurt to him. Running. in the jungle. He's running with a bayonet, with a machine gun, and he's wild on speed. And the enemy, he can't see them, but he knows they're there. He's aware. They're all around him. He hears gunfire. He's caught on fire. And he's so frightened. He wakes up. Screaming! He wakes up. Screaming! He dreads the day. A letter in the post. Telling him they're calling back up the National Guard. Send it back. Send it back. Send it back. Send it back. Send it back. Back to Vietnam. Back to Vietnam. They're bringing back. Bringing back conscription. Everyone under 17 a gun. Wired on machine gun. Everyone. Von anhaltendes, tiefes bis mittelhelles Geräusch, das man bei vielen Kindern und manchen Erwachsenen im Bereich des Halses und oberen Thorax hören kann. Am besten ist es unmittelbar oberhalb des Schlüsselbeins zu hören. Es ist in der Diastole. Wir stellen uns die Frage, wie das typische Hörerlebnis eines Mixtapes, das eben etwas Vergangenes, Tonbandmäßiges ist, in einer Radiosendung übertragen werden kann. Oder verliert sich mit der Übertragung ins Radio gänzlich die ganz eigene Ästhetik der privaten Mischkassette? Unser Versuchsaufbau, wie man unschwer hören kann, ist ein Versuchsaufbau, und unsere Geräte sind dem sehr zweckdienlich. Beispielsweise haben wir ein Gerät angeschlossen, was über offenes Mikrofon läuft. Viele Kassettengeräte können gar nicht mehr an Anlagen mit Ausgängen angeschlossen werden. Ein anderes Gerät hat Probleme mit dem Open-Close-Knopf, aber gerade das haben wir uns so gewünscht, denn der Zufall spielt hier eine große Rolle. Musik ab. Vorsitzende Brandt, nicht der CDU-CSU-Fraktion. Zweites Programm. dunkel Neon. Graffiti! On y va? D'accord. Vous savez où c'est? Oui, ce n'est pas loin d'ici. Voilà un autobus. On le prend? Non, ne montez pas. Il ne va pas à Place de Gaulle. Alors, on prend un taxi? Ah non, c'est trop cher. Prenons le métro. Là-bas, il y a une station. Où donc? Là où il y a le grand plan. Je vois pas l'escalier. Die Band Malaria und als nächstes kommt nochmal ein Kassettenbeitrag aus den USA, Daniel Johnston. Thank you. wie neu, so kenne ich dich nicht. Warum? Du hast heute so ein liebes Lächeln im Gesicht. Warum? Und dein Haar ist wieder gewellt. Du hast Rosen auf den Tisch gestellt. Was ist heute für ein Tag? Was feiert heute die Welt? Zärtlich zu mir und siehst mich heute an. Warum? Muhammad, das ist doch Unsinn. Keiner von uns glaubt an dich. Du tust so verliebt, als wär ich nicht dein Mann. Warum? Dürften wir uns nicht für den König befassen? Alle, die das niederbrechen, werden sterben. Wenig und leid. Deine Küsse. Verspotten Sie nicht, Engländer. Der Amerikaner herausfordert, wird dem lebenden Toten begegnen. Wie kommst du denn auf diesen Unsinn? Hört, was der Alte. Sind und es ist Winter. Und dein rosa Kleid mit weißen Bändern, warum komm ich nicht dahinter? Ich weiß mir keinen Rat und will in den Kalender sehen. Und da seh ich ne Zahl aus Sahne auf der Torte stehen. Und ganz allmählich wird es mir klar, dass vor 17 Jahren Hochzeit war. Das vergess ich immer, das vergess ich jedes Jahr. Oh, jede Handlung erzeugt einen Energieimpuls, der uns Gleiches wiedergibt. Wir ernten, was wir sehen. Und wenn wir Handlungen wählen, die anderen Glück und Erfolg bringen, dann ist die Ernte unseres Karmas Glück und Erfolg. Karma ist die ewige Bestätigung der menschlichen Freiheit. Unsere Gedanken, unsere Worte und Taten sind die Fäden in einem Netz, das wir uns umhängen. Swami Vivekananda. Das dritte geistige Gesetz des Erfolgs ist das Gesetz des Karmas. Karma bedeutet hier sowohl Handlung wie auch die Folgen dieser Handlungen. Es ist Ursache und Wirkung zugleich, denn jede Handlung erzeugt einen Energieimpuls, der uns gleich ist. And my soul, I'll be holding you forever, stay with you together. You're my hope, you're my soul, yeah, I'm feeling that I love this world. You're my hope, you're my soul, that's the only thing I really know. You're my heart, you're my soul. Leider treffen viele Menschen diese Entschlüsse unbewusst und daher hält man sie nicht für Entscheidungen. Doch genau das sind sie. Wenn ich sie beleidigte, würden sie sich höchstwahrscheinlich entscheiden, sich beleidigt zu fühlen. Wenn ich ihnen ein Kompliment machte, würden sie sich höchstwahrscheinlich entscheiden, sich zu freuen oder sich geschmeichelt zu fühlen. Gleich wie, es handelt sich stets um eine Entscheidung. Aber ich könnte sie beleidigen und ärgern und sie würden sich entscheiden, sich nicht beleidigt zu fühlen. Ich könnte ihnen ein Kompliment machen und sie treffen die Entscheidung, sich davon nicht umschmeicheln zu lassen. Mit anderen Worten, die meisten Menschen, zwar alle zu unendlich vielen Entscheidungen fähig, sind zu wahren Bündeln konditionierter Reflexe geworden, die ständig von anderen Menschen und Umständen ausgelöst werden. Liegen noch nicht. Ja, liebe Hörer, das war von der Kassette namens Kaufhaus für alles, vor allem für Kinder gedacht, aus dem August 2007. Ich hoffe, Sie haben guten Empfang und wir machen gleich weiter mit der nächsten Kassette. Hilmar, hast du eine bereit? Bei den Nachwahlen hatte es erstmals seit 1947 eine Beteiligung von Oppositionsgruppen gegeben. Im kommenden Jahr soll es freie Wahlen in ganz Ungarn geben. Moskau. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow und Ministerpräsident Ryschkow haben die streikenden Bergarbeiter im ostukrainischen Donezbecken aufgerufen, ihre Aktionen zu beenden. In einem am Abend veröffentlichten Telegramm erklärten die beiden sowjetischen Führer, nach 12 Tagen Streik im größten Kohlerevier der UdSSR habe die Wirtschaft des Landes ein kritisches Stadium erreicht. Gorbatschow sicherte den Bergleuten zu, dass sich der oberste Sowjet in einer Dringlichkeitssitzung mit ihren Forderungen befassen werde. Zu diesen Beratungen sollten auch Vertreter der Streikenden hinzugezogen werden. Wenige Stunden zuvor hatten die etwa 300.000 Bergleute einen von der Streikführung mit der Regierung ausgehandelten Kompromiss zurückgewiesen. Sie bestehen auf einer sofortigen Verbesserung ihrer Pensionen und wollen außerdem Garantien dafür, dass die Regierung die Abmachungen auch einhält. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur TASS dauern auch die Bergarbeiterstreiks in Vorkuta, im Dnepr-Becken und in Czervonograd an der Grenze zu Polen an. Beendet wurde dagegen ein zweitägiger Streik in Karaganda in Zentralasien. Moskau. Die anhaltenden Unruhen in der zu Georgien gehörenden autonomen Sowjetrepublik Abchasien haben heute erste personelle Konsequenz gehabt. Die Kommunistische Partei Georgiens enthob den abchasischen Ministerpräsidenten Suvaya und die beiden führenden Parteisekretäre des Gebietes ihrer Ämter. Eine offizielle Begründung wurde nicht gegeben. Ihnen wird jedoch offensichtlich Unfähigkeit angesichts des blutigen Streits zwischen den Volkstruppen der Abchasen und Georgier vorgeworfen. Dabei sind innerhalb einer Woche 20 Menschen ums Leben gekommen. Gestern Abend wurden in Abchasien zwei Angehörige. Кто бы мне поверил, если б я был жив? Кто бы мне поверил, если б я был трезв? Кто бы мне поверил, если б я был прав? Кто бы мне поверил, если б я был умен? О, пуля дура, учи меня жить. Diesen Raubzug. Пуля дура, учи меня жить. Пуля дура, учи меня жить. Пуля дура, учи меня жить. Пуля дура, учи меня жить. Let's play a game of Indians and Indians. Now the grown-ups of old descended the loft, they're staking away messy trays with remnants of wine and beer, French cheese, swollen words, thin conceit. They cannot frighten us anymore. We're safe in our reservation, safe in our reservation. Escape from the glamour and gloss, humanity's imprisonment. Touching a cheek with reassurance and tenderness. Not so innocent, innocent, innocent, innocent. I'll tell you the tale of Don Quixote in his timeless, borderless world. He pictures tender moods and gestures, his bravery, his vulnerability. Nobody can threaten us now. We'll barricade the stairhead, dress up in fancy armor, like scarecrows on the warpath. Scarecrows on the warpath. Escape from the glamour and gloss, humanity's imprisonment. Marching a chief with reassurance and tenderness. Weißt du, heute Vormittag haben wir in kleine Mädchen und sich uns um einen Job gekümmert. Wir waren auf der Arbeitsvermittlung und da haben wir... Das ist aber, das hörst du doch. Wir machen die überglückliche Hausfrau, meine Güte. Hör zu, Wilma, überglückliche Hausfrau. Der letzte Mal, die Ehemann in den Stadt gehen und diesen Vertrag zersetzen. Ich kann gegen Umschubsen lassen, er hat einflussreiche Freunde. Ich verstehe, ich kann einen guten Mann.

Das Musikprogramm müsse sich ändern, sonst wird das Paroktikum den Bach hinuntergehen. Dies nur so als kleine Zitate aus seinem Brief. Schönen Dank für deine Meinung. Der nächste Song wird dir vielleicht nicht gefallen und ob er mir gefällt, das verrate ich nicht. Veitstanz mit Umweltkatastrophe. Vorhersehbare Reaktionen auf Umweltreize. Unsere Reaktionen scheinen automatisch durch Menschen und Umstände ausgelöst zu werden und wir vergessen, dass es sich immer noch in jedem Augenblick unserer Existenz um Entscheidungen handelt. Nur treffen wir diese Entscheidungen oft unbewusst. Wenn man sich einen Moment Zeit nimmt und die Entscheidungen betrachtet, die man in solchen Fällen trifft, dann hebt man mit dieser Einstellung allein schon den gesamten Prozess aus dem Bereich des Unbewussten heraus und verlagert ihn ins Bewusstsein. Dieser Prozess der bewussten Entscheidungen und des darüber Nachdenkens ist sehr wichtig. Wenn man irgendeine beliebige Entscheidung trifft, kann man sich zwei Dinge fragen. Erstens, wie sehen die Folgen dieser Entscheidung aus, die ich getroffen habe? Tief drinnen weiß man darauf sofort die Antwort. Zweitens, wird diese Entscheidung mir und anderen Menschen in meiner Umgebung Glück bringen? Wenn die Antwort ja lautet, sollte man die getroffene Entscheidung auch durchführen. Wenn die Antwort nein lautet, wenn diese Entscheidung entweder Ihnen oder den Menschen in Ihrer Umgebung Ärger bringt, dann sollte man diese Entscheidung nicht treffen. So einfach ist das. Es gibt immer nur eine richtige Entscheidung in der Fülle der in jeder Sekunde zur Verfügung stehenden Auswahl, die für Sie wie auch für die Menschen in Ihrer Umgebung Glück bringt. Und wenn man stets diese eine Entscheidung trifft, wird sich daraus ein Verhalten entwickeln, dass man spontanes, richtiges Handeln nennt. Es ist die richtige Reaktion auf jede Situation. Es ist die Aktion, die Sie und alle anderen erfüllt, die von dieser Handlung beeinflusst wird. Es gibt den interessanten Mechanismus, dass das Universum einem hilft, spontan richtige Entscheidungen zu treffen. Sein Quartier immer, beziehungsweise meine Mutti auch. Und da haben wir schöne Wanderungen gemacht. Und damals waren noch nicht so viele Autos auf der Straße. Es war kein Lärm und nichts. Da konnte man sich wirklich die Nerven erholen. Denn mein Vater brauchte die Erholung für seinen Beruf. Der war ja bei der Versicherung, der war Versicherungsbeamter. Ne? Naja, und da ging es eben los mit dem Rucksack und Wanderschuhen, ne? Und mit dem Stock. Ja, und überall dann, da konnte man ja auch in die Gastwirtschaften, konnte man essen und so weiter. Wir hatten die Übernachtung mit Frühstück, aber das andere, das konnten wir selbst uns suchen, gerade wo wir eben waren, ob in Elgersburg, in Georgenthal. Ob in Oberhof, ne? Es gab sie da überall schon damals auch Möglichkeiten. Sie haben erwähnt, dass besonders Ihr Vater immer diese Ferien organisierte. Organisierte oder auch gebraucht hat. Was hat denn Ihre Mutter gemacht? Also meine Mutti, die war dann Hausfrau, die hat dann nicht mehr gebügelt. Und da wir ein Grundstück hatten, das heißt das Grundstück, wo ich auch geboren bin, das gehörte mein Vater und mein Onkel zu gleicher Zeit in Kostewitz. Ne? Und mein Onkel war nicht verheiratet, der gehörte mit zur Familie. Und der war damals 8 Jahre arbeitslos und meine Mutti, und da mein Vater bloß einen Arm hatte, konnte eher wenig in dem großen Garten arbeiten, da hat das alles meine Mutti gemacht. Hallo, hallo, hallo. Ja. So, jetzt sind wir wieder da. Was wir vielleicht gelernt haben bislang, dass Grammatik auch gut sein kann, um etwas Ordnung in das Kauderwelsch zu bekommen. Full stop. Und dann kann man das nächste Lied reinfäden. Probieren wir es noch einmal, wir haben noch eine ganze Stunde. Hilma, hast du was? Ich habe immer was, aber das so. Das ist so, Kostewitz, das war der Ortsteil von Gröbern. Ja. Ne? Und der ist 1922 oder 23, ne? Ist der zu Gröbern gekommen. Und da hieß es dann Gröbern. Ja. Insgesamt. Mhm. Nicht mehr Kostewitz. Ne? Aber geboren bin ich ja in Kostewitz. Ne? Ja. Da hieß es ja damals noch Kostewitz. Thank you. Es war sehr schwer, ohne weiteres. Wir haben gesagt, wir sind dort geboren, es ist eine schöne Umgebung, es war viel Wald da und man konnte schöne Spaziergänge unternehmen. Ne? Und da hieß es plötzlich weg. Also es war wie ein Schock, als dann doch hieß, ja, wir kommen weg. Erst war immer so Hickhack, wir bleiben bestehen, wir kommen weg und so weiter. Also, und dann hieß es doch, wurde eine Versammlung straßenweise gemacht. Und da wurde uns eben vorgeschlagen, entweder nach Zwenka oder nach Leipzig oder nach Markleberg ziehen oder ob wir ein Haus kaufen. Und das am Nudelholz und keiner weiß, ob was, ob wer noch kratzen tut, das Überbein im Unterwald am Katzentisch zum Paradies, das ewig so vor Wien und Graz verpatzt ist. Donnez son adresse. J'ai enfin une correspondante allemande. Aujourd'hui, nous sommes sortis ensemble, Gabi et moi. D'abord, nous sommes allés sur les grands boulevards. Nous avons regardé les vitrines des grands magasins. Nous sommes entrés, mais nous n'avons rien acheté. À midi, nous avons mangé un sandwich. Avec Jean et Lui, monter sur la tour Eiffel. Ensuite, nous avons fait la promenade classique de tous les touristes. Le soir à l'auberge, on a chanté. Demain, c'est la visite du Louvre. J'y vais avec Jean. Luc ne vient pas avec nous. Il a fait la connaissance d'une Anglaise. Elle s'appelle Yvonne et elle vient de Londres. Luc est très occupé. Tu comprends. Vendredi, on ne sait pas encore. On va peut-être au château de Versailles. Samedi, on rentre à Nancy. Je te téléphone tout de suite. À samedi, bon. Wir sind alle Bauer, beladene Seen. Thank you. Muss jedem schwerfallen, der drei. Thank you. Ja, die schöne Kassette. Der Titel unserer Sendung. Was ist mit den schönen Kassetten? Wo sind sie hin? Wo sind sie geblieben? Was wird aus ihnen, wenn wir sie durch den Reißwolf drehen? Ja, wo sind sie hin? Das frage ich mich auch. Ich plädiere? Du plädierst für? Mein Mikrofon. Ich höre dein Mikrofon, also eigentlich. Ich plädiere dafür, die Songs auszuspielen. Am Schluss? Weiterhin. Ich bin für den Punkt. Ich bin für das Ausrufezeichen. Manchmal auch für das Fragezeichen. Ich bin für Syntax. Aber ein bisschen kürzer ist manchmal auch besser irgendwie. Also, weil immer wird alles ausgespielt und zu Ende gedacht. Also, die Verkürzung ist immer gut, denke ich. Mhm. So, so. Hast du noch eine Kassette? Ja. Ostavljeni star, tabor jedan sam, koga vreme bije, zaboravu ne. I know these very nice girls from where I come from, but they get tough to talk to. I can't understand the way they do. I can't understand the way they act. I can't understand anything. They're their life might have been hard, their life would have been bad. They sure are hard to talk, maybe it's their mom and dad's fault. Think back, oh, I'm sad, but I won't. When they crack, I'm hurt, you're right. Take this girl, she cracked, I won't. But she didn't think that I don't. She goes around this town with her head around those white kick of places. I don't wanna hurt her, I don't really wanna help her. I can't talk to her now, I've just give up a while. She cracked, I'm sad. There's music everywhere, and the fact that they divide us should be enough to unite us. We are the world, so boys and girls, let's all collaborate. 'Cause when we play together, we won't notice the bad weather. Like flashlight tag when it's real cold, or kickball in the rain. And Bruno said, what Anders said, some producer said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. Bruno said, what Anders said, some producer said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. Get out there and be seen, you're lean and clean, you're barely 19, you're a singing machine. Get out there and be seen. Hörer wird es gemerkt haben. Wir haben uns eingespielt. Wir haben Lust bekommen und wir finden langsam die richtige Stelle in unseren Tonbändern. Zufällig natürlich. Und der aufmerksame Hörer wird bemerkt haben, vorhin Ricky Epovery vollkommen zerspult. Mal sehen, was uns dieses Gerät diesmal bietet. Hören wir mal rein. Dann erzähle ich ihm, wo ich war, was ich sah. Ja, was hab ich sonst noch gesehen? Mir fällt nichts mehr ein, tut mir leid, keine Zeit. Mein Freund konnte das nie verstehen. Yeah. doesn't matter if they like you, just remember to be kind. And tell someone you miss them, and tell someone you need them, and tell someone you wish you could be with them all the time. Sounds silly, but it's not a game. Making music makes me sane. I sing away my pain and everything turns out okay. And I'm not talking fame and glory, 'cause that's a different story. This story is about how truth and love can save the day. And Bruno said what Anders said, some producers said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. And Bruno said what Anders said, some producers said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. Bruno said what Anders said, some producer said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. Bruno said what Anders said, some producer said to young Lennon, they can't all be ballads, Julian. They can't all be ballads, Julian. Ja, genau, da könnte man drüber lachen. Und sie können es auch und dann geht es gleich weiter. Aber Gott sei Dank haben wir den Lautstärkeregler und zum Teil wissen wir, wo unsere Kassetten auch herkommen, weil wir selbst mit dem Zeigefinger vor dem Aufnahmeknopf saßen und gewartet haben auf den Anfang der Kassette oder des Liedes. Oder das Ende des Liedes. Wir sitzen also da mit unserem Zeigefinger und drücken Rekord oder Aufnahme oder einen roten Knopf. Manchmal auch an diesem Rekorder ist es zum Beispiel ein roter Knopf. Wir haben jetzt gar nicht gesagt, wie die Rekorder heißen. Also mein Rekorder heißt Babette. Radiorekorder Babette. Ein Produkt. Dann haben wir auch einen Rekorder aus dem Westen Universum. Das glaube ich von Quelle. Vom Versandhaus Quelle. Dann noch ein englisches Produkt, ein Waltham-Rekorder. Außerdem haben wir auch noch gegenwärtige Tape-Rekorder. Und Robin, was hast du noch für Rekorder da drüben? Ja, ich hab ein Stereo-Cord KR650, der, wie man hier gerade hört, nur über offenes Mikrofon hörbar gemacht werden kann. Dann habe ich ein Technics, den habe ich übrigens von dem Dachboden deines Hauses, deines Wohnhauses. Was? Da herausgeklaubt. Und ich habe ein schönes Toploader-Tape-Teil. Das heißt, die Kassette wird von oben eingeschoben und das heißt RFT Stereo mit Accent de Graaf. Also ein französisches Produkt von Boden der DDR. When she got there, ja, das war gerade die falsche Seite, aber to play. like games for boys, games your mother wouldn't like you to play. Wouldn't it be fun if we all swapped clothes? Everyone except the adults would know. All the boys come out to play and frighten all the girls away. Action made for the little boy, a bow and arrow and a tonka toy. Cindy doll for the little girls, a rocking horse and a string of bells. Games for boys. Society teaches you a new game each day. Games for boys. Games your mother doesn't like you to play. Games for boys. Games your mother wouldn't like you to play. Wir schalten um. Doktor, was du über das Siegel des Murikara weißt. Thank you. suite française, cours de base, premier degré. Leçon 1. La famille Le Roc. A. Voilà une famille. C'est la famille Le Roc. Voilà Monique. Voilà Daniel. Voilà Monsieur et Madame Le Roc. Et là, qui est-ce? C'est Pascal et Brigitte. Pascal Neveu et Brigitte Carrel. B. Madame Le Roc est la mère de Daniel. C'est aussi la mère de Monique. Monsieur Le Roc est le père de Daniel. C'est aussi le père de Monique. Monique est la sœur de Daniel. Daniel est le frère de Monique. Et qui est Brigitte? Et Pascal? Brigitte est l'amie de Monique. C'est aussi une amie de Daniel. Pascal est l'ami de Daniel. C'est aussi un ami de Monique. C'est. Voilà Pascal et Brigitte. Où? Là. Ah oui, salut Brigitte. Salut Daniel. Salut Monique. Brigitte? Yes. Leçon 2. Et sur le balcon, on sonne. 2. Madame Le Roc ouvre la porte. Leçon 2. Une visite. Pour moi, c'est Madame Carrel. 2. Madame Le Roc ouvre la porte. Ah, c'est toi, Brigitte. Bonjour. Oui, elle est là. Elle est sur le balcon. Il est là aussi. Le Roc arrive sur le balcon. Brigitte dit bonjour. Bonjour. Mademoiselle. Salut, Moni. Daniel. 4. Daniel apporte une chaise. Merci, Daniel. Brigitte. Une tasse de café? Oui, madame, avec plaisir. 5. Monique apporte une tasse pour Brigitte. Voilà, Brigitte. Merci, Monique. Brigitte aime le café. Leçon 3. Dans la salle de séjour. A. La famille Le Roc est dans la salle de séjour. Pascal est là aussi. Daniel parle avec Pascal. Monique regarde une revue. Monsieur Le Roc lit le journal. Mais où est Madame Le Roc? Madame Le Roc arrive. La voilà. Elle arrive avec un plateau. Elle apporte quelque chose à boire. Elle apporte une tasse de café et une glace. Elle apporte aussi une limonade, une orangeade et un Coca-Cola. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille de bière. B. Voilà quelque chose à boire. Qu'est-ce que c'est? Mais regarde, Daniel. Moi, je... I L'orangeade, la glace ou le Coca-Cola? Le Coca-Cola. Hallo, hallo und auf Wiedersehen. Hallo, hallo und auf Wiedersehen. Ja, genau. Wir verabschieden uns jetzt aus dieser Sendung. Es ist schon bald 24 Uhr und da wird wieder ein anderer Sender das Senden übernehmen. Aber wir haben noch was für die letzten Minuten. Genau. Eigentlich haben wir noch sehr viele Kassetten übrig, aber 2 Stunden sind halt auch sehr kurz. Mein Motto, Geduld mit den Kassetten. Gute Nacht. Daniel prend l'ouvre-bouteille. Daniel cherche l'ouvre-bouteille. Le verre tombe par terre. Leçon 4.